wachsendem Druck ausgesetzt. Außenminister Tillerson brach mit einer langjährigen Tradition und legte den Bericht in Washington nicht persönlich vor. Dafür wurde er auch in den eigenen Reihen kritisiert. Dies lasse den Schluss zu, der neuen US-Regierung seien Menschenrechte nicht mehr wichtig. US-Präsident Trump hatte kürzlich Teile der amerikanischen Medien als Feinde des amerikanischen Volkes bezeichnet. In der Fußball-Bundesliga trennten sich Augsburg und Leipzig am Abend mit 2:2. Das Wetter: in der Nacht im Westen und Nordwesten zunehmende Bewölkung und etwas Regen, sonst aufgelockert und trocken, 7 bis 15 Grad. Am Tage überwiegend freundlich, im Westen stärker bewölkt und abends Regen, 12 bis 17 Grad, am Alpenrand bis 20 Grad. Die weiteren Aussichten: am morgigen Sonntag wechselnd bis stark bewölkt, vor allem im Norden und Westen Niederschläge, 7 bis 13 Grad. Soweit die Meldungen. Die nächsten Nachrichten um 1 Uhr. Deutschlandfunk 0 Uhr und 5 Minuten die Verkehrslage. A1 Osnabrück Richtung Bremen. Zwischen Bremen-Brinkum und Hemelingen 3 Kilometer Stau wegen Bauarbeiten. A1 Bremen Richtung Hamburg. Zwischen Stuckenborstel und Bokel Unfall 3 Kilometer Stau. A3 Köln Richtung Oberhausen. Zwischen Köln-Delbrück und Leverkusen Zentrum 4 Kilometer Stau. A8 München Richtung Salzburg. Zwischen Grenzübergang Bad Reichenhall 2 Kilometer Stau bei der Einreise. Deutschlandfunk, Mitternachtskrimi. Unsere Reihe mit historischen Kriminalfällen aus der berühmten Sammlung des Rechtsgelehrten François Gaillot de Pitaval setzen wir heute mit einem Hörspiel von Helmut M. Backhaus fort. Der Fall Cartouche. Paris im Sommer 1718. Vor dem alten Palast der Conciergerie erweist die Wache die Ehrenbezeugung. Eine königliche Kutsche aus Versailles rollt durch das Portal. Ein hochgewachsener Herr im eleganten Anzug der Hofbeamten betritt das Haus. Zwei Offiziere, die ihn erwartet haben, geleiten ihn unverzüglich zu Vicomte d'Argenson, dem Polizeipräfekten von Paris. Marquis de Serval? Ja. Herzlich willkommen, Marquis. Danke. Hatten Sie eine gute Fahrt von Versailles nach Paris? Ja. Wie Sie sehen, hat mich Ihr Cartouche ungeschoren gelassen. Mein Cartouche? Bitten Sie die beiden Offiziere, uns allein zu lassen. Meine Herren, bitte. Ja, Vicomte d'Argenson, Ihr Cartouche. Darf ich Platz nehmen? Selbstverständlich, Marquis. Das ist natürlich nur eine Fasson de dire, Vicomte, eine Redensart. Aber es ist im Effekt Ihr Cartouche. Er macht Ihre Stadt unsicher. Er unternimmt von Ihrem Paris aus Raubzüge in die ganze Umgebung. Er entwischt immer wieder Ihren Sicherheitsorganen. Er ist in der Tat Ihr Problem. Als ob ich nicht alles täte, was ich kann. Verflucht doch mal. Meine Leute kommen nicht mehr aus den Kleidern. Ich selbst habe keine ruhige Nacht mehr. Es gibt nichts, absolut nichts, was unversucht bliebe. Echauffieren Sie sich nicht, mein lieber Vicomte. Unser oberster Gerichtshof, das Parlament, weiß, wie schwer Sie es mit Ihrem Cartouche haben. Ja. Aber das Parlament will endlich den Prozess. Dem unverschämten Treiben dieses Kerls muss ein Ende gemacht werden. Aber ich sage Ihnen doch, Marquis, Ich habe gehört, was Sie mir sagten, Vicomte. Ich bin sicher, Sie betreiben die Fahndung mit der Ihnen zur Verfügung stehenden Intelligenz und Energie. Ich bin auch ziemlich sicher, dass niemand von Ihren ehrenwerten Untergebenen diesen Cartouche deckt. Aber Marquis! Kein Grund zur Erregung, Vicomte. Ihre Maßnahmen sind gut, aber sie reichen nicht aus. Diese Ansicht ist auch der Regent. Deshalb bin ich als sein Sonderbeauftragter hier. Soll ich etwa aus meinem Amt gejagt werden? Nein, Vicomte. Davon kann gar keine Rede sein. Sie genießen nach wie vor das Vertrauen des Hofes. Ich bin lediglich zu Ihrer Unterstützung und Beratung in Paris. Und ich werde hier bleiben, bis dieser Cartouche dort drüben auf dem Gräveplatz unter dem Rat des Henkers liegt. Ah, bon, Marquis. Was also raten Sie mir? Ich rate Ihnen, Erfolg zu haben. Und das bald. Der Mann, nach dem die Stadt Paris, das Parlament und der Hof zu Versailles so eifrig fahnden, Louis-Dominique Cartouche, 25-jähriger Chef einer Räuberbande, befindet sich in diesem Augenblick ganz in der Nähe im Wald von Vincennes. Er ist in voller Aktion. Die Banditen haben es auf eine Reisekutsche abgesehen. Raus mit euch! Und lass ja deinen lächerlichen Degen stecken. Cartouche. Ruhig, Marie-Claire. Aber was wollt ihr? Alles, was ihr bei euch habt. Und das Mädchen auch. Amor! Bleibt ganz ruhig. Sind Sie Cartouche? Nein, wer bin ich? Sie? Ja. Louis-Dominique, Sohn des Pariser Fassbinders Cartouche, ehemaliger Zögling des Kollegiums der Societas Jesu. Und schon damals ein Räuber und Dieb. Es schmeichelt mir, dass sich Monsieur de Lestre an mich erinnern. Natürlich erinnere ich mich. Ich vergesse meine Freunde niemals. Und du warst mein Freund. Tempora mutantur, Monsieur, die Zeiten ändern sich. Der verdammte Krieg in Flandern hat mich gelehrt, auf eigene Faust zu leben. Hast du das nicht schon damals getan? Ich weiß, ich habe dir 100 Dukaten gestohlen. Ich war ein sehr unzuverlässiger Schulfreund. Ein gottloser Nichtsnutz, wie die Herren Patres sagten. Aber ich brauchte das Geld und du bekamst genug von zu Hause. Wohin fährst du? Nach Paris. Wohin in Paris? Tja, ich weigere mich, einem Wegelagerer Rede und Antwort zu stehen. Armand! Monsieur Cartouche, wir wollen das neue Bankgeschäft des Mr. John Law in Paris besuchen. Mein Kompliment, Mademoiselle. Verzeihung. Madame, Sie sind von entwaffnender Offenheit. Die Bank des unehrenwerten John Law. Ein aufgelegter Schwindel für skrupellose Geschäftemacher. Pierre Lamy! Chef? Komm mal her. Wie immer zu Diensten, Chef. Schreib die Summen auf, die Monsieur de Lestre angibt. Wie viel Bargeld, de Lestre? Raus mit der Sprache! Ich lasse nicht in diesem Ton mit mir reden. So, so, lässt du nicht. Dann werde ich nachhelfen. Wir haben ungefähr 30.000 Livres bei uns. Marie-Claire! Beruhige dich, Armand. In diesem Spiel haben wir die schlechteren Karten. Also 30.000 Livres? Ungefähr, Monsieur. Zu mir brauchen Sie nicht, Monsieur, zu sagen. Was weiter? Preziosen? Meinen Schmuck. Du lässt die Dame in Ruhe, verstanden? Die Smaragd-Agrafe an meinem Hut kannst du haben. Die schenke ich dir. Du bist sehr großzügig, de Lestre, aber leider auch sehr arrogant. Und das gefällt meinen Leuten gar nicht. Sollen wir ihn ein bisschen in die Volksschule nehmen, Chef? Wasser oder Feuer? Volltränken oder anderes? Ruhe! Er hat doch nichts Besseres verdient. Halt dein Maul! Tja, mein lieber de Lestre. Großzügig, arrogant und leichtsinnig. Die Mischung ist offenbar Mode. Mit 30.000 Livres und einer schönen Frau in einer einsamen Kutsche ohne Bewachung im Wald von Vincennes. Zum Teufel auch! Hat man denn so wenig Respekt vor mir? Respekt ist wohl nicht das richtige Wort, Monsieur Cartouche. Aber wir haben vielleicht so wenig Angst gehabt. Respekt wäre mir lieber, Madame, und den werde ich mir verschaffen. Und nun zu Ihnen, Monsieur de Lestre. Sie wollten mir Ihre Smaragd-Agrafe schenken. Aber ich nehme sie nicht an. Vielmehr schenke ich Ihnen 30.000 Livres. Und freien Abzug in Begleitung von Madame. Das ist meine Wiedergutmachung für die lächerlichen 100 Dukaten, die ich Ihnen gestohlen habe. Steig ein, wir sind quitt. Hey, was soll denn das? Was ist mit unserem Anteil? Wir haben nichts zu verschenken. Hören Sie los! Ich danke Ihnen, Monsieur Cartouche. Mit allem Respekt. Fahr los, Kutscher, verdammt nochmal, oder ich schieß dich vom Bock. Was ist denn hier? Du bringst schon so die Beute. Habt ihr vielleicht die barmherzigen Brüder? Hat ihr, Madame, so schnell den Kopf verdreht? Ihr sollt euer Maul halten. Ruhe! Wisst ihr nicht mehr, was ihr geschworen habt? Mir in allem bedingungslos zu gehorchen, ohne Hintergedanken und ohne Widerspruch. Wer dem, der seinen Eid bricht. Für meinen Entschluss, diese Leute laufen zu lassen, hatte ich meine Gründe. Und jetzt haut ab! Verschwindet! Einzeln oder zu zweit! Reitet durch den Wald und geht den Gehöften aus dem Weg! Sammelpunkt bei Dupré in der Schenke! Und macht euch um die Beute keine Sorgen! Das bringen wir doppelt und dreifach wieder ein! Ja, Lamy? Chef? Komm her, du reitest mit mir. Das Reiten wird nochmal mein Tod sein. Mit Sicherheit nicht. Du stirbst am Galgen, wie wir alle. Los, steig auf! Ich muss es nehmen, wie es kommt. Was soll ich machen? Na? Ärgerst du dich auch, dass ich die 30.000 Livre sausen ließ? Nein, Chef. Warum nicht? Die Information, die wir bekommen haben, ist doch viel mehr wert als 30.000 Livre. Welche Information? John Law. Was nützt uns dieser John Law? Der Kerl gibt da nur bedrucktes Papier aus. Auch Papiergeld hat seinen Wert. Damit werden eines Tages noch eine Menge Banditen reich werden. Und dann sind da ja auch noch die Kunden. Reiche Kunden. Wie dein Freund, Mitschüler de l'Estre, die dem John Law die Goldstücke in ganzen Kutschenladungen in sein Bankgeschäft bringen. Die braucht man ja nur vorher abzufangen. Jetzt. Wo man die schöne Adresse hat. Ich hab's in der Nase, Chef. Das wird für uns eine Lebensstrecke. Lamy, du alter Falschgeldwechsler und Beutelschneider. Vielleicht hast du recht. Jedenfalls von der nächsten Beute bekommst du einen Sonderanteil. Dafür kaufe ich mir einen Wagen. Häng ihn hinter mein Pferd und reise endlich mal ohne Beulen an hinten. Vorwärts! Galopp! Auch das noch. Kurze Zeit später treffen de l'Estre und Marie-Claire in Paris ein. Sie begeben sich sofort zum Polizeipräfekten Vicomte d'Argenson und berichten in Gegenwart des Marquis de Serval von ihrem Abenteuer im Wald von Vincennes. Unglaublich, einfach unerhört! Jetzt terrorisiert dieser verfluchte Räuberhauptmann sogar schon die Zufahrtswege! Immerhin hat er uns weiterfahren lassen. Egal, Überfall bei Überfall! Aber ich werde ihn fangen, diesen Kerl, diese Geißel Gottes. Ich werde seine Bande zerschlagen und alle diese Halunken unter die Erde bringen. Lauter löbliche Vorsätze, mein lieber Herr Polizeipräfekt, aber zunächst mal müssen Sie die Burschen in die Finger bekommen. Meine neuen Maßnahmen laufen bereits an, Marquis de Serval. Ich habe die Personalstärke der Polizei verdoppelt. Den Gerichtsdienern bewilligt die Stadt Paris eine Solderhöhung von 30 Sous pro Tag. Alle Bettler und Vagabunden werden rücksichtslos aus den Toren gejagt. Und wehe, wenn sie es wagen sollten, wiederzukommen. Die Waffenschmiede dürfen ihre Waffen nur noch an solche Bürger verkaufen, die einen Erlaubnisschein meiner Behörde vorweisen. Ich habe sogar bei den Trödelhändlern sämtliche Messer und Beile beschlagnahmen lassen. Wirklich ein genialer Einfall. Vicomte d'Argenson. Glauben Sie etwa im Ernst, dieser Cartouche rüstet seine Bande auf Flohmärkten aus? Darf ich dazu etwas berichten? Bitte sprechen Sie, Monsieur de l'Estre. Die Abteilung, die uns im Wald von Vincennes anhielt, war außerordentlich gut bewaffnet. Cartouche trug zwei moderne Pistolen im Gürtel, silberbeschlagene Offizierspistolen. Und alle Banditen hatten Militärmusketen und Militärpistolen, außerdem Säbel, Dolche, Sapeuräxte und Marineenterbeile. Ein hübsches Arsenal. Es handelt sich vermutlich um entlassene Soldaten. Daran zweifle ich nicht. In den mir vorliegenden Berichten sind drei Überfälle auf Armeedepots aufgeführt, Täter unbekannt entkommen. Dort sichert Cartouche seinen Waffen- und Munitionsnachschub und nicht in den Trödelläden von Paris. Solche Aktionen erfordern Disziplin und Organisation. Ich kann mir nicht vorstellen, dass zusammengelaufene Banditen dazu fähig sind. Ob Sie es sich vorstellen können oder nicht, mein lieber Vicomte d'Argenson, Sie müssen jedenfalls so schnell wie möglich wenigstens einen der Räuber schnappen. Ich brauche Namen und Hinweise auf die Versteck- und Beutelager. Ja, wir hatten schon mal einen gewissen Rossier, von Beruf Taschendieb, mit eigener Methode. Der Trick mit den falschen Händen. Falsche Hände? Ja, der Gauner besucht Kirchen und kniet sich neben wohlhabenden Damen und Herren in die Betbank. Seine Hände liegen fromm gefaltet auf der Kante. Kein Finger rührt sich. Nur sind es falsche Hände, täuschend nachgemacht aus Holz, Ton, Gips und Farbe. Und unter dem Schutz seines Kittels greifen seine echten Hände den Banknachbarn in die Taschen. Auch das ist ein Spezialgebiet der Bande. Falsche Hände. Geschaffen von künstlerischen Ganoven im Cours der Miracle. Interessante Methode. Imponiert mir sogar irgendwie. Was sagen Sie zu diesem Schelmenstück, Madame? Schelmenstück, Marquis? Ein solches Verbrechen im Haus des Herrn ist eine Beleidigung Gottes. Ausgezeichnet, Madame. Ich wollte Sie nur auf die Probe stellen. Aber ich sehe, zu meiner Freude, Sie vertreten die Grundsätze unserer Zivilisation. Woher stammen Sie, wenn ich fragen darf? Aus Tours, Marquis. Ah, die getreue Touraine. Ich behaupte es täglich in Versailles, die Provinz ist moralisch gesünder als die Hauptstadt Paris. Und die Frauen der Touraine, ebenso schön wie gut erzogen, sind die verlässlichsten Stützen von Thron und Altar. Marquis. Würden Sie mir die Freude machen, Madame, mich heute Abend auf dem Ball des Herzogs von Broglie zu begleiten? Natürlich zusammen mit Ihnen, Monsieur de Lestre. Der Marschall von Frankreich wird entzückt sein. Wir nehmen mit Freude und Dank an, Marquis. Wohin darf ich den Wagen beordern, Madame? Ich wohne im Haus einer Freundin, Madame de Lens. Madame de Lens ist mir bekannt. Der Wagen wird Sie dort um 10 Uhr abholen, Madame. Wir soupieren vor dem Ball. Ich bin überzeugt, Sie werden die bezauberndste Beauté des Abends sein. Sie schmeicheln mir, Marquis. Sage nichts als die Wahrheit. Aber nun, lieber Vicomte, zurück zu Ihrem Taschendieb. Er gehörte zur Bande von Cartouche. Ja, zweifellos. Wir haben ihn und mehrere Komplizen auf frischer Tat überrascht. Im Notre Dame. Diese Bestien scheuen nicht mal vor der Kathedrale zurück. Aber Sie haben nur diesen Rossier erwischt. Nur ihn. Er blieb mit seinen falschen Händen an einem Gitter hängen. Die Strafe Gottes. Und was hat Rossier ausgesagt? Nichts. Nichts? Du musst doch irgendwas ausgesagt haben. Er hat aber nicht. Welche Aussagenhilfen haben Sie denn angewandt? Alle üblichen. Ergebnis? Null. Halten Sie ihn noch in Haft? Nein. Sie haben ihn freigelassen. Er ist tot. Das ist sehr ärgerlich. Vicomte d'Argenson. Sehr ärgerlich. Sie scheinen genauso primitiv vorzugehen wie alle anderen Ihrer Profession. Sie unterziehen einen Verdächtigen, möglicherweise einen wichtigen Zeugen, einfach so lange der Folter, bis er entweder aussagt oder tot ist. Anstatt die Behandlung zu dosieren, sie immer wieder zu verlängern, zu unterbrechen, neu anzusetzen. Nur diese Methode führt zum Erfolg, früher oder später. Entsetzlich. Ja, ich weiß. Madame, diese Diskussion ist nichts für schöne, zarte Geschlecht. Aber Verbrechen sind nun mal grausam und ihre Aufklärung wie ihre Ahndung sind es ebenso. Das liegt, wie die Juristen sagen, in der Natur der Sache. Vicomte d'Argenson, Sie werden danach trachten, so schnell wie möglich ein Mitglied der Bande zu fassen. Wenigstens eins. Und den Mann überlassen Sie dann mir. Während dieses Gespräch in der Conciergerie stattfindet, erreichen die letzten Nachzügler von Cartouches Bande den vereinbarten Sammelpunkt. Die Schenke des Weinwirts Dupré. Ein unscheinbares Haus, versteckt hinter Bäumen und Buschwerk am Ufer der Marne. Hier entwickelt Cartouche seinen nächsten Plan. Hört zu, Jungs! Ich will euch so schnell wie es geht für die entgangenen 30.000 Livre entschädigen. Na, das nenne ich prompte Bedienung. Bravo, Chef! Es wird der größte Schlag, den wir bisher geführt haben. Da hängen Millionen dran. Wir erleichtern die Bank von John Law und seine Kunden um sämtliche Moneten. Bravo! Das ist eine gute Idee. Und wir treffen damit nur die reichen Spekulanten. Ja, los! Und den Zaster, den kriegen endlich mal die armen Teufel. Jawohl. Aber die Sache wird nicht leicht sein. Deshalb passt jetzt mal auf. Die Bank von John Law liegt seit kurzem in der Rue Quincampoix, nicht weit von der Kirche Saint-Marie. Die Kunden kommen von überall her, sogar vom Hof von Versailles. Ah, das wird aber den Regenten freuen. Ja, der Herzog von Orléans spekuliert doch selber. Und der kleine König spielt mit Papiergeld. Ruhe! Ihr wisst also, wir wagen uns in die Höhle des Löwen. In die Höhle des John Law. Ja. Uns kann nichts mehr erschüttern, Chef. Gut, ich sehe, die Moral der Truppe ist vorzüglich. Und jetzt wird euch unser Beuteschatzmeister Pierre Lamy sagen, was für uns zu holen ist. Da werdet ihr Augen machen. Leg los, Lamy. John Law nimmt jede Menge Geld und Silbermünzen ein. In Waschbottichen. Täglich. Und gibt dafür Papiergeld. Zum dreifachen Nennwert aus. Und das Erfreuliche ist, Laws Papierfetzen werden überall angenommen. Na? Das hat der Regent verfügt. Und deshalb hat dieses Papiergeld für Unternehmer unseres Schlages einen unschätzbaren Vorteil. Ja, man kommt beim Abtransport nicht so sehr ins Schwitzen. Ah, also, aber die Waschbottiche mit dem Gold und Silber schleppen wir trotzdem. Ja. Ihr seht, das Geschäft lohnt sich. Davon hat mich Lamy auf unserem Ritt hierher überzeugt. So, und das ist mein Plan. Am Spätnachmittag, wenn die reichen Leute aus der Umgebung ankommen, besetzen wir die Ausgänge der Rue Quincampoix. Die Straße ist eng. Die Herrschaften müssen ihre Kutschen bei Saint-Marie stehen lassen und das letzte Stück zu Fuß gehen. Hinter ihnen die Diener, beladen mit Gold und Silber. Und wir fangen sie ab. Jawohl. Nein, du Dummkopf. Wir lassen sie erst mal rein in die Bank. Erst wenn sie rauskommen mit ihren Sklaven, diesmal beladen mit Papiergeld, dann schlagen wir sie nieder. Aber nur mit dem Bleiknüppel. Und so gefühlvoll, dass sie nach ein paar Stunden wieder aufwachen. Tote können wir bei diesem Geschäft nicht brauchen. Und zur Sicherheit klebt ihnen ein Pechpflaster über die Augen. Habt ihr das begriffen? Ja, jawohl, Chef. Wir nehmen den Herrn das Papiergeld. Und den Damen die Jungfernschaft. Ja! Den Damen geschieht diesmal nichts, ihr Schweine. Das ist eine finanzielle Transaktion im Bankgeschäft. Die wird sauber durchgeführt, damit sie leichter wiederholt werden kann. Wenn das nicht reingeht in eure Ochsenköpfe, dann schreibt euch hinter die Eselsohren. Jawohl, das ist ja gut, Chef. Dann lässt wieder das ganze Tierreich auf uns los. Für euch ist mir auch nichts zu schade. Weiter. Sobald wir das Papiergeld haben, geht eine Gruppe unter meiner Führung in die Bank und räumt Gold und Silber ab. Lamy, du organisierst den Transport. In Ordnung, Chef. Duserf? Ja. Du sicherst mit 10 Mann vor der Bank die Rue Quincampoix. Kommen neue Kunden, nimmst du ihnen ab, was sie haben. Klar? Klar. Marcel? Chef? Du verteilst den Rest der Leute an den beiden Ausgängen der Straße, aber unauffällig. Kunden lässt du passieren. Die schnappt sich die Serf. Wenn Polizisten oder Gerichtsdiener auftauchen, eröffnet ihr das Feuer. Das ist für uns in der Bank das Signal abzuhauen. Du deckst dann zusammen mit Duserfs Leuten den Rückzug. Bringt Brandfackeln und Pulverflaschen mit. Den Transport der Geldsäcke führt Lamy. Ich stoße sofort zum Nachhut und übernehme dort den Befehl. Ist das alles klar? Ja, alles klar, Chef. Noch eins. Dass ihr Courage habt, das weiß ich. Aber die Sache klappt nur bei äußerster Disziplin. Jeder folgt strikt meinen Anweisungen. Und denen der Offiziere Marcel und Duserf. Vergesst, dass ihr Räuber geworden seid. Für dieses Mal seid ihr wieder Soldaten. Und merkt euch, wer nicht Order pariert, läuft durch die Spießruten. Wer sich als feig erweist, wird erschossen. Da sind wir uns und unserer Sache schuldig. Ist euch das klar? Ja, das ist euch, jawohl. Du hast uns nur eins noch nicht gesagt. Wann geht's los? Heute. Jetzt. Marie-Claire und de Lestre befinden sich zu dieser Stunde bei einem Empfang, den eine Verwandte von Monsieur de Lestre, die Gräfin de la Tour, in ihrem Palais im Pariser Stadtviertel Marais gibt. Am späten Nachmittag brechen sie auf, um ihre Geldgeschäfte in der Bank des John Law zu erledigen und dann rechtzeitig im Haus der Madame de Lens zu sein, wo der Marquis de Serval sie um 10 Uhr abholen lassen will. In der Bank in der Rue Quincampoix herrscht reger Betrieb. Man reißt sich um John Laws Papiergeld, das enorm hohe Gewinnprozente verspricht. Wer hat dir eigentlich diesen Tipp gegeben, Amor? Ein Freund aus den Kolonien. John Law hat am Mississippi ungeheure Besitzungen, ein geradezu märchenhaftes Vermögen allein an Grund und Boden. Dazu Sklaven, Schiffe, Goldgruben, Silber. Und das deckt die Profite, die er hier auszahlt? Natürlich. Das ist die Sicherheit für seine Kunden und auch für den Staat. Aber selbst bei solchen Garantien können die Profite doch nicht himmelhoch weiter wachsen. Oh, aber ma chère, du verstehst doch nichts von Finanzpolitik. Meinetwegen. Du riskierst ja nur dein Geld. Bei John Law gibt es kein Risiko. Da wäre ich nicht so zuversichtlich, Monsieur de Lestre. Sie? Zu Ihnen, Madame. Was wollen Sie hier? Geschäfte machen, wie die anderen. Das ist ein Überfall, wir müssen weg. Ich nicht. Wie es der Zufall will, bin ich der Anführer dieser Aktion. Ja, das habe ich mir denken können. Stellen Sie sich dorthin. Gesicht zur Wand. Du überfällst mich zum zweiten Mal an einem Tag und jetzt mitten in Paris, unter den Augen der Polizei. Du musst verrückt sein. Vielleicht bin ich das in gewisser Weise. Die Gendarmen sind dir auf den Fersen. Das sind sie mir schon lange. Vorwärts jetzt an die Wand. Denk an die 100 Dukaten. Du hast versprochen, mir mein Geld zu lassen. Heute Morgen. Ja, das Versprechen habe ich gehalten. Jetzt ist es Abend. Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben. An die Wand, sage ich. Und wo wünschen Sie mich zu platzieren, Herr Räuberhauptmann? Muss ich mich auch an diese frisch gekalkte Wand stellen? Das gäbe so hässliche weiße Flecken auf meinem Kleid. Sie bleiben neben mir und halten Ihren hübschen Mund. Beeilt euch, Garçon, das ist eine Blitzaktion und kein Jahrmarktvergnügen. Lamy! Ja, Chef? Brecht auch die Truhen da hinten auf. Wir wollen nichts liegen lassen. Ein paar Herrschaften wehren sich. Macht sie kampfunfähig oder macht sie nieder! Ihr seid schlimmer als Räuber. Ihr seid Mörder. Das ist Krieg, Madame, der Krieg der Armen gegen die Reichen. Vorwärts, Leute! Lamy! Lass die Post am Eingang verstärken. Befehl an Dussert. Straße um jeden Preis freihalten. Chef! Chef! Was gibt's, Julien? Meldung von Leutnant Marcel. Die Gendarmerie rückt an. Die sind doch schneller, als ich dachte. Von woher? Aus der Richtung Église Saint-Jacques-la-Boucherie. Befehl an Marcel, alle verfügbaren Kräfte gegen Saint-Jacques-la-Boucherie konzentrieren. Jawohl, Chef. Lamy! Chef! Aktion sofort beenden. Wir ziehen uns in Richtung Torpe zurück. Dort Auflösung in kleine Gruppen. Beutetransport aufteilen. Wie viel habt ihr erwischt, Lamy? So ziemlich alles, was da war, Chef. Und das ist eine Menge. Gut. Du kümmerst dich darum. Sind die Krämerwagen bereit? Warten glücklicherweise an der richtigen Stelle. Also dann ab! Schon auf der Straße. Befehl an Marcel und Dessert. Rückzug decken. Dann Abteilung auflösen. Sammelpunkt wie bisher. Vorwärts! Sie werden nicht weit kommen. Oh doch. Und Sie werden es erleben. Ich? Ja, weil ich Sie nämlich mitnehme, Madame. Als Geisel zu unserer Sicherheit. Armand! Er bleibt an der Wand stehen. Kommen Sie! Marquis de Serval? Ja? Der Polizeipräfekt von Paris möchte Sie sprechen. Was? Jetzt? Es ist dringend. Also gut, bringen Sie ihn her. Monsieur, Sie entschuldigen mich. Vicomte d'Argenson, was führt Sie zu mir? Schlechte Nachrichten, Marquis. Die Bank von John Law ist überfallen und ausgeraubt worden. Doch nicht etwa von... Von Cartouche und seiner Bank. Doch. Wie war das möglich? Mitten in Paris? Generalstabsmäßige Arbeit, Marquis. Die Bande ist mit militärischer Präzision vorgegangen. Militärische Präzision bei einer Räuberbande? Ich habe inzwischen herausgefunden, Cartouche war Unteroffizier in der Flandernarmee. Hat 1712 die Bataille von Denain mitgemacht, mit Auszeichnungen sogar. Fast alle seine Leute sind ehemalige Soldaten, die nach dem Frieden zu Utrecht entlassen wurden. Da kann man sehen, was passiert, wenn ganze Armeen demobilisiert werden, ohne dass der Staat sich um die Entlassenen kümmert. Den Ärger davon hat dann die Polizei. Wir haben Verbrecher zu bekämpfen, Vicomte. Und wenn diese Verbrecherbanden aus marodierenden Ex-Soldaten bestehen, dann macht das nicht den geringsten Unterschied. Hat es Tote gegeben in der Bank des Mr. John Law? Nein, aber eine Menge Verwundete. Und einen Entführungsfall. Wer wurde entführt? Eine junge Dame. Madame Marie-Claire de Muret. Marie-Claire? Also deshalb kam meine Kutsche leer zurück. Ich hatte Madame zum Souper erwartet in Begleitung des Monsieur de Lestre. Dieser Monsieur de Lestre hat sich offenbar sehr feige benommen. Er war also mit in der Bank? Ja, und nach Zeugenaussagen nahm er Marie-Claires Entführung hin, ohne den Degen zu ziehen. Was sollte er machen? Sich massakrieren lassen? Wie kommt? De Die Zeit für individuellen Heroismus ist endgültig vorüber. Wenn sich das Gesinde militärisch organisiert, muss sie mit militärischen Mitteln begegnet werden. Wird der Regent zustimmen? Der Herzog von Orléans lässt mir freie Hand. Wie kommt? Cartouche muss Helfer gehabt haben. In der Bank und außerhalb. Möglicherweise in unseren eigenen Kreisen. Verhaften Sie zunächst alle Bankangestellten und ordnen Sie Polizeischutz oder, wenn Sie wollen, Polizeiüberwachung an für Mr. John Law. Ja. Außerdem überprüfen Sie alle Geheimberichte aus sämtlichen Portellen. Bei den Huren werden die Männer redselig. Das ist eine alte Erfahrung. Kontrollieren Sie auch, diskret natürlich, die Petite Maison der Aristokratie. Wir dürfen vor den eigenen Reihen nicht Halt machen. Ab sofort wird jeder Verhaftete der Folter unterworfen. Die Vernehmung führe ich. Es könnten Unschuldige darunter sein. Das, mein lieber Vicomte, spielt zurzeit keine Rolle. Auf einen Menschen mehr oder weniger kommt es jetzt nicht an. Wenn unsere Banken nicht mehr sicher sind, bricht die Finanzwirtschaft zusammen. Dies ist ein Staatsnotstand, Vicomte. Cartouche will Krieg. Er soll ihn haben. Innerhalb weniger Tage läuft die Großfahndung an. Nur die kleine Schenke des alten Gastwirts Dupré an der Marne ist den Häschern bisher nicht aufgefallen. Hierhin, in ihren gewohnten Schlupfwinkel, hat sich die Bande zurückgezogen. Aber die Stimmung ist gedrückt. Nur Cartouche bleibt selbstsicher wie immer. Ihr habt Angst. Ihr macht euch in die Hose. Und warum? Weil der Präfekt ein paar hundert Leute eingesperrt hat. Irgendwelche. Sind das vielleicht unsere Leute? Es sind irgendwelche dabei, die uns verraten können. Sollen sie doch. Wir sind gewitzter als alle Polizisten von Paris und schneller als alle Dragoner des Regenten. Angst braucht ihr bloß vor euch selber zu haben. Vor eurer eigenen Feigheit. Herr Gott, gib mir endlich eine Truppe, die durchhält. Dann reiße ich diesem Land das Herz aus dem Leibe. Nur um zu sehen, ob es überhaupt noch schlägt. Sie versündigen sich, Monsieur. Natürlich versündige ich mich, Madame. Wir alle versündigen uns. Aber daran nimmt niemand Anstoß. Nicht mal ein Pfarrer. Hat man ihnen nicht auf dem Konvent oder wo immer sie erzogen wurden, die Bibel in die zarte Hand gedrückt? Ich habe sie gelesen. Damals bei den Jesuiten. Und es steht geschrieben, denn das Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Erstes Buch Mose, falls Sie es vergessen haben sollten, Madame. Und ich sage Ihnen, Gott hat recht. Er hat recht, weil wir Unrecht tun. Nein, er lässt Unrecht tun, weil wir Recht haben. Sie versündigen sich, Cartouche. Ich habe es gesagt und ich sage es immer wieder, Sie versündigen sich. Raubt Ihnen das den Schlaf, Marie-Claire? Sie erwarten keine Antwort. Nein. Geantwortet hat mir nie jemand. Sie waren Unteroffizier. Sie waren ein Schulkamerad von Armand de Lestre. Ich werde ihn bitten, für Sie auszusagen. Sie sollten sich dem Gericht stellen. Sollte ich das? Damit die Frage, die keine Antwort findet, endgültig ad acta gelegt werden kann. Und zwar durch Monsieur Le Bourreau, den Henker. Nein, Sie unterschätzen den Räuberhauptmann Cartouche, Madame. Sie unterschätzen ihn so sehr, dass Sie nicht einmal damit rechnen, er könnte seine Geisel zu seiner Mätresse machen. Heute Nacht, wenn es ihm einfällt. Monsieur, Sie haben eine gute Erziehung genossen. Oh ja, ja, ja. Genossen habe ich sie. Im Feldquartier, in brennenden, geplünderten Städten, in Dreck und Regen, im Feuer und auf der Flucht. Gewiss, ja, es gab auch Lustbarkeiten während dieser Erziehung. Schabernack und Firlefanz, Gaukelspiel und Bauerntreiben. Vielleicht erinnere ich mich heute Nacht daran, in deiner liebenswürdigen Gesellschaft, Marie-Claire. Monsieur! Louis-Dominique Cartouche und Marie-Claire de Muret, das neue Brautpaar unter dem Sternenhimmel. Dupré, bring besseren Wein, den besten, den du hast. Ich liebe Bräutigam! Was ist diese verdammte Welt? Ein Narrenhaus! Und wir sind die Narren der Gerechtigkeit! Fürchten Sie sich nicht, Madame. Wer sind Sie? Nur der Säckelmeister, der Schatzbewahrer Tirlani. Ein alter Gorner, zugegeben. Aber irgendwo ein guter Mensch. Ich habe Angst vor Cartouche. Er ist besoffen. Das sind Sie jetzt alle. Aber Sie vertragen eine Menge. Sie fallen nicht um. Sie werden nur ein bisschen unberechenbar. Können Sie mir helfen, Monsieur Lamy? Vielleicht ja. Ich muss hier weg. Das überlassen Sie mir. Alles zu seiner Zeit. Aber da ist eine Bedingung dabei. Sie werden jede Summe bekommen. Wer spricht denn jetzt von Geld? Aber wenn das alles hier schief geht und so eine Firma wie wir kann leicht pleite machen. Also, wenn Sie uns schnappen, kann ich mich dann auf Ihre Zeugenaussage verlassen? Ich schwöre es Ihnen, bei allen Heiligen. Ja, Heiligen brauchen Sie nicht zu bemühen. Ich schaue mir lieber Ihre Augen an. Ihr Wort genügt. Marie-Claire! Gehen Sie ruhig zu ihm. Solange er mit seinen Offizieren säuft, feiert er noch Kameradschaftsabend. Gefährlich wird's erst später. Und dann bin ich rechtzeitig da. Marie-Claire! Gehen Sie nur. Suff. Dieselbe Marschverpflegung für Räuber und Soldat. Sehen Sie, Vicomte Argenson, ich habe recht behalten. Ein Hehler, das war der richtige Mann für uns. Erfolge zu erzielen, ist dann nur noch eine Sache der Prozedur. Ich muss zugeben, Marquis, Ihre Leute verstehen Ihr Handwerk. Nicht wahr? Der Gefangene hat schneller ausgesagt, als ich erwartet habe. Die Schenke des Weinwirts Dupré à la Marne. Wer hätte das gedacht? Ein Ausflugsort als Räuberhöhle. Ich war der festen Überzeugung, die Bande hat ihre Schlupfwinkel in der Stadt Paris. Irgendwo in diesem unübersehbaren Häusergewirr. Das haben wir systematisch durchsucht, immer wieder. Wenn man Verbrecher verfolgt, darf man keine festen Überzeugungen haben. Außerdem glauben an die Gerechtigkeit natürlich. Man braucht dafür eine veränderliche Systematik. An eine schlichte Weinstube an der Marne haben Sie nie gedacht. Ach was, das sind doch nur Schifferkneipen. Ja, offenbar nicht. Wie kommt? Wir werden das Nest heute Nacht ausnehmen. Ich will selbst das Kommando führen. Die erforderlichen Leute gibt uns die Armee. Die Dragoner werden als Jagdgesellschaft getarnt. Gedeckte Bauernwagen für die Musketiere. Besorgen Sie zwei große Schleppkähne, damit wir den Fluss blockieren können. Und vor allem, außer Ihnen und mir, erfährt niemand etwas von der ganzen Aktion. Endlich weg von hier. Weil draußen unsere Wachen stehen und die Ben nicht. Aber wann kann ich weg, wenn nicht jetzt? Jetzt würde es Verdacht erregen. Das kann ich mir nicht leisten. Cartouche hat alle Posten angewiesen, sie nicht rauszulassen. Die schlagen sie eher tot. Da können sie sicher sein. Wir müssen warten, bis wir aufbrechen. Aber wann wird das sein? Das weiß nicht mal der Himmel. Das weiß nur Cartouche. Seien Sie doch froh, Madame. Sie haben die Nacht fast überstanden und nichts ist Ihnen passiert. So ein Glück hat nicht jede. Schauen Sie zum Fenster hinaus. Im Osten wird es bald hell. Sie haben mir versprochen, mir zu helfen, Monsieur Lamy. Ich habe mir versprochen, mir zu helfen. Aber dabei riskiere ich ungern meinen Kopf. Achten Sie, ich lasse Sie schon laufen. Ich warte nur auf die beste Gelegenheit. Dupré! Der Chef wacht auf. Verkriechen Sie sich in irgendeine Ecke. Oh. Dupré! Mörder noch. Bring mir meinen Morgentrunk. Das mache ich selbst, Chef. Oh, was? Du bist schon auf, Lamy? Auf den Posten wie immer, Chef. Dann weg die anderen. Wir reiten bald los. Jawohl, Chef. Oh. Holla! Aufgewacht! Hoch mit euch, ihr faulen Säcke! Na, holla, aufstehen! Häng ab das Blei vom Arsch! Holla! Dämmerungsbeginn, Marquis. Genau die richtige Zeit. Da ist der Fluss. Und wo sind die Schleppkähne? Dort. Sie kommen gerade um die Biegung. Ah, ja. Die Dragoner müssten jetzt den nordöstlichen Halbkreis geschlossen haben, die Musketiere den westlichen. Soll ich das Signal geben lassen? Warten wir noch ein paar Minuten. Bis die Schleppkähne festgemacht haben. Hört mal dazu! Wir sind hier nicht sicher genug. Wir müssen das Quartier wechseln. Aber wir werden genau das tun, was die Schergen nicht erwarten. Wir führen sofort den nächsten Schlag. Madame Marie-Claire, woher stammen Sie? Aus der Touraine. Also dann, auf in die Touraine! Wir werden uns in einem Schloss einnisten. Natürlich nicht in dem Ihren, Madame. Nennen Sie uns eine reiche Familie, mit der Sie verfeindet sind. Ich bin mit niemand verfeindet. Nicht mal mit uns? Nicht mal mit euch. Was sagt ihr dazu, Garçon? Eine Heilige! Dragoner! Sie sind verraten! So schnell habe ich das nicht erwartet. Die Polizei macht sich. Das sind reguläre Truppen. Also werden wir sie irregulär bekämpfen. Marcel? Ja, Chef. Du verteidigst mit 6 Mann den Eingang und die vordere Fensterfront. Gut. 3 schießen, 3 laden. Du Chef. Ja. Du Chef. Marcel gibt dir Feuerschutz. Du machst mit 4 Mann einen Ausfall, einen Scheinausbruch. Hörst du? Ja. Bring die Kerle in Verwirrung. Erledige den kommandierenden Offizier. Ja. Zieh unsere Wachen ein. Und dann sofort zurück. Verstanden? Ja, Chef. Jetzt, Madame. Wir gehen durch den Weinkeller, da gibt es einen Hinterausgang. Schnell! Lucien, lass sie ruhig die Tür aufbrechen, dann sprengst du sie an. Alle anderen zu mir. Durch die Küchentür und den hinunter zum Fluss. Zu den Booten. Marcel, Lucien! Ihr kommt mit euren Leuten als Nachhut, wir warten auf euch. Marie-Claire! Marie-Claire! Ich hab sie hinterm Schachtisch gesehen. Lami, wo ist Lami? Geflitzt! Sie sind beide geflitzt! Aber den kaufe ich mir. Und wenn es das Letzte ist, was ich auf dieser verdammten Erde zu tun habe, raus jetzt! Raus! Niemand folgt uns. Vorwärts, Madame. Aber ich kann gar nicht reiten. Ich auch nicht. Es sind nur ein paar hundert Schritte. Nach rechts, Madame. Nach rechts in den Wald. Achtung, Marquis! Eine Frau und ein Mann zu Pferde. Das ist Marie-Claire. Ja, und der Mann? Kenne ich nicht. Wahrscheinlich ein Bewacher, der sie zurückholen soll. Jetzt reitet er an ihr vorbei. Muss betrunken sein, kann jeden Moment vom Pferd fallen. Achtung! Warten Sie, bis er etwas Vorsprung hat. Dann lassen Sie feuern. Jetzt! Greif den Gaul in die Zügel! Helf mir! Beruhigen Sie sich, Madame! Sie sind in Sicherheit. Ihr Verfolger ist tot. Lami? Ich habe keine Ahnung, wie der Kerl heißt. Er war nicht mein Verfolger. Er hat versucht, mich zu retten. Das war leider nicht zu erkennen. Tut mir leid. Vicomte, ich kümmere mich jetzt um Madame. Jawohl. Die Bande wird versuchen, über den Fluss zu entkommen. Da läuft sie direkt in unsere Sperrriegel. Ich habe eine halbe Kompanie am Ufer. Das wird wie auf dem Schießstand. Aber denken Sie daran, Vicomte. Diesen Cartouche will ich leben. Die Bande hat keine Chance zu entkommen. Viele sterben im Kampf. Etwa 50 werden gefangen genommen, darunter Cartouche. Sein Prozess endet mit seiner Verurteilung zum Tode durch das Rad. Cartouche spielt seine letzte Karte aus. Er richtet ein Gnadengesuch an den Regenten des Königreichs, den Herzog von Orléans. Eines Tages lässt ihn der Marquis de Serval aus einer Zelle in der Conciergerie vorführen. Zugegen bei dem Gespräch sind der Polizeichef von Paris, Vicomte d'Argenson, ferner Monsieur de Lestre und Marie-Claire de Muret. Auf Befehl des Marquis hat man dem Gefangenen die Ketten abgenommen. Serval empfängt ihn höflich. Sie haben große Erfolge gehabt, Monsieur Cartouche. Und ich muss sagen, die größten haben Sie erzielt seit Ihrer Gefangennahme und Ihrer Verurteilung zum Tode durch das Rad. Sie sind Mode geworden in unserer vergnügungsfrohen Stadt Paris. Die Theater spielen Ihnen zu Ehren die ältesten Räuberpistolen mit nie erträumtem Erfolg. Und die Theaterdichter sind emsig dabei, ihren Ruhm auszunutzen, um neue Mordmoritaten zu verfassen. Wenn es so weitergeht, ruinieren Sie uns womöglich noch die Comédie Française, die große Oper und das Ballett. Das wäre zu viel der Ehre, Marquis. Oh, seien Sie nicht zu bescheiden, Monsieur. Wie ich höre, haben sogar Damen von Stande Sie im Gefängnis besucht und Ihnen allerlei teure Delikatessen spendiert. Stimmt. Nur leider zu wenig Wein. Wie rücksichtslos. Sicher hätte Monsieur de Lestre Sie gerne aus seinem Privatkeller versorgt. Sie hätten ihm nur Nachricht geben müssen. Ich bin hierher gekommen, Louis-Dominique, um einem ehemaligen Mitschüler zu verzeihen. Du? Was hättest du mir zu verzeihen? Du hast Marie-Claire de Muret entführt, meine Verlobte. Verlobte? Ist das wahr, Marie-Claire? Sie wollen diesen Feigling heiraten? Ich antworte Ihnen nicht, Monsieur. Aber ich bitte Sie, machen Sie Ihren Frieden mit Gott. Sprechen Sie zu Ihrem Beichtvater. Warum liegt Ihnen denn so viel an meinem Seelenheil? Sie hätten ein anständiger Mensch werden können. Was nützt ein anständiger Mensch in einer unanständigen Zeit? Monsieur Cartouche, für eine Philosophie der Zeitläufe oder eine Apologie des Verbrechens fehlen Ihnen die Kenntnisse und die Einsicht. Noch gilt unsere Ordnung in diesem Land. Und ich wünsche nicht, den Tag zu erleben, an dem Ihre Ordnung eingeführt wird. Von Leuten Ihresgleichen. Haben Sie mich herbringen lassen, um mir Ihre Albernheiten vorzutragen? Nein, Monsieur. Ich habe Sie hier gebeten, um Ihnen mitzuteilen, dass Ihr Todesurteil in wenigen Minuten vollstreckt wird. Vollstreckt? Auf dem Gräbenplatz. Es sind nur ein paar Schritte. Ihr Beichtvater wird Sie begleiten. Aber ich habe doch ein Gnadengesuch gestellt. Der Regent hat es abgelehnt. Aber ich habe im Prozess alles ausgesagt. Ich habe sogar die Beuteverstecke preisgegeben. Das macht Ihre Verbrechen nicht ungeschehen. Dann widerrufe ich hiermit alles und verlange eine Wiederaufnahme des Prozesses. Nicht notwendig, Monsieur Cartouche. Von den Menschen, die bei dem Überfall auf John Laws Bank verwundet wurden, sind 4 ihren Verletzungen erlegen. Das ist Mord. Ich habe niemanden verletzt. Das spielt keine Rolle. Sie haben das Verbrechen, wie so viele andere, geplant und Sie haben dabei den Oberbefehl geführt. Das können Sie nicht leugnen. Denn neben mir steht die Zeugin, die Sie entführt haben, Madame de Muret. Hätten die Leute sich nicht gewehrt, wären sie noch am Leben. Wir wollten Geld, keine Leichen. Sie hätten uns nicht den Krieg erklären sollen, Monsieur Cartouche. Sie haben vergessen, dass Sie Unteroffizier waren und nicht Marschall von Frankreich. Ja, das habe ich vergessen. Bei einem Marschall zählen die Leichen nicht. Je mehr Leichen, desto mehr Anerkennung. Ich habe vergessen, dass es zur Gewohnheit der Welt gehört, die Kleinen zu hängen und die Großen zu dekorieren. Vicomte d'Argenson, machen Sie ein Ende. Gerichtsdiener, führt den Verurteilten ab. Es hat keinen Sinn mehr. Gehen wir. Wollen Sie ans Fenster treten, Marquis? Der Henker steht schon bereit. Ich sehe mir solche Prozeduren nicht an. Marquis, ist die Vollstreckung durch das Rad nicht vermeidbar? Sie könnten ihn doch erschießen lassen, wenn es schon sein muss. Schließlich war er Soldat. Meine Antwort würde Ihnen sicher nicht genügen, Madame. Also ziehe ich es vor, aus den Weisheitssprüchen Salomos zu zitieren. Man muss dem Bösen wehren mit harter Strafe und mit ernsten Schlägen, die man fühlt. Kapitel 20, Vers 30. Ich bitte um Ihre Erlaubnis, mich zurückzuziehen. Louis-Dominique Cartouche wurde 1721 in seinem 28. Lebensjahr nach langer Haft- und Prozessdauer auf dem Place de Grève in Paris öffentlich hingerichtet. Er erhielt 11 Schläge mit dem Rad. Danach wurde er auf das Rad geflochten. Auf Bitten des Beichtvaters zog der Henker eine halbe Stunde später den Strick um den Hals des Verurteilten zu. Im Volk wurde Cartouche wegen seiner Kühnheit und seiner Geschicklichkeit zur Legende, bis auf den heutigen Tag. Der Fall Cartouche von Helmut M. Backhaus. Die Rollen und ihre Sprecher waren: Erzähler Charles Brauer, Louis-Dominique Cartouche, Rainer Schöne, Marquis de Serval, Peter Lühr, Vicomte d'Argenson, Helmut Stange, Marie-Claire de Muret, Saskia Fester, Armand de Lestre, Felix von Manteuffel, Pierre Lamy, Jan Bitschitzki, Dusserf, Joachim Höppner, sowie Michael Gahr, Ulf Wagner und Werner Sing. Regie führte Michael Peter. Sie hörten eine Produktion des Bayerischen Rundfunks aus dem Jahr 1981. Der Chronist Peter Wall fügte seiner Schilderung über die Hinrichtung des Räuberhauptmanns Cartouche übrigens noch hinzu: Der Henkersknecht, dem der Leichnam zufiel, zeigte ihn noch mehrere Tage und gewann viel Geld damit. Dann verkaufte er ihn an Anatomen, die ihn, ehe sie ihn sezierten, abermals eine Zeit lang öffentlich sehen ließen. Unseren nächsten Peter Wall-Krimi hören Sie in 4 Wochen, am Samstag, dem 1. April um 0.05 Uhr. Graf Bockarmé und die Chemie, für das Radio bearbeitet von Karl-Dietrich Karz. Heute in einer Woche senden wir ein neues Hörspiel von Robert Weber, das an sein vorheriges »Die Infektion, die Insel« anknüpft. Darin waren einige junge Leute vor einer Seuche nach Helgoland geflohen, wo sich aber ein tyrannisches neues Gesellschaftssystem und eine fanatische apokalyptische Kirchengemeinde formiert hatte. Aus ihren Klauen konnten sich Claudia, Thomsen, Gunnar und Marie nur knapp mit einem kleinen Kutter aufs Meer hinaus retten. Jetzt ist ihre einzige Hoffnung, den Flugzeugträger zu erreichen, auf dem sich das UNO-Lager befinden soll. Doch im Wasser treibende Infizierte und schwere Stürme machen den Fluchtversuch zum Höllentrip. Die Infektion, das Boot, am 11. März um 0.05 Uhr.